Manhattan Transfer. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John Dos Passos. Neu übersetzt aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann und Hermann Kretschmar. Komposition Hermann Kretschmar. Regie Leonhard Koppelmann. Teil 2. Am Bahnhof Manhattan Transfer mussten sie umsteigen. Da sind wir also, liebste Elaine. Wie du siehst, Prinzessin, kriegen wir noch unsere Zukunft. Ellen rieb immer wieder nervös mit dem Zeigefinger über das Loch in ihrem neuen Wildlederhandschuh. Die Daumennaht ist aufgeplatzt. John Oglethorpe trug einen Regenmantel mit Gürtel und einen rötlich-grauen Filzhut. Sie stiegen in den Salonwagen. Und schon sind wir unterwegs, meine Liebste. Siehe, meine Freundin, du bist schön, schön bist du. Deine Augen sind wie Taubenaugen hinter deinem Schleier. Behold, behold, thou art fair, my love. Thou hast dove's eyes within thy locks. Thy hair is as a flock of goats that appear from Mount Gilead. Ellen wollte fröhlich sein und seinem schnurrenden Flüstern lauschen, aber irgendetwas hatte ein düsteres Stirnrunzeln auf ihr Gesicht gelegt. Sie konnte nur hinausschauen auf braune Marschen und Millionen schwarzer Fabrikfenster und pfützengesprenkelte Straßen von Kleinstädten und einen Kanal mit einem rostigen Dampfschiff und Scheunen und Reklametafeln. Wie Edelsteine funkeln die Tropfen auf der Fensterscheibe. Die Räder ratterten in ihrem Kopf. Manhattan Transfer, Manhattan Transfer. Wenn wir erst wieder zu Hause sind, werde ich fröhlich sein. Ach, es regnete 40 Tage und Nächte. Der Himmel konnte nicht aufhören zu weinen. Ich muss einfach fröhlich sein. Elaine Thatcher Oglethorpe. Das ist ein sehr schöner Name, findest du nicht, Schatz? Ja. Ach, erquicke mich mit Traubenkuchen und labe mich mit Äpfeln. Denn ich bin krank vor Liebe. Du bist jetzt mein Mann, John. Du bist jetzt meine Frau, Elaine. Ach, es regnete 40 Tage und Nächte. Der Himmel konnte nicht aufhören zu weinen. Und der einzige Mann, der das überlebte, war Jack mit den langen Beinen. Im ersten Zug rasselt der Morgen durch die Ellen Street. Tageslicht klappert durch die Fenster, rüttelt an den alten Backsteinhäusern und lässt leuchtendes Konfetti auf die Stahlträger der Hochbahn prasseln. Die Katzen klettern aus den Mülltonnen. Die Wanzen verschwinden in den Wänden und lassen ab von den verschwitzten Gliedern, dem schmutzig-zarten Hals der kleinen Kinder. Auf Matratzen in den Zimmerecken regen sich Männer und Frauen unter Woll- und Flickendecken. Schreiend und tretend entwirren sich Kinderknäuel. An der Ecke Riverton baut der alte Mann mit dem Hanfbart, von dem niemand weiß, wo er schläft, seinen Pickles-Stand auf. Bottiche mit sauren Gurken, Paprikaschoten, Melonen-Chutney und Piccalilli recken Sprosse und kalte Ranken aus feuchten, pfeffrigen Düften, die sich wie Sumpfblüten über die dumpfen, muffigen Bettgerüche und das ranzige Gerassel der erwachenden Kopfsteinpflasterstraße erheben. Der alte Mann mit dem Hanfbart, von dem niemand weiß, wo er schläft, sitzt inmitten von all dem wie Jonas unter seinen Kürbissen. Jimmy Herf stieg noch drei knarzende Treppen hinauf und klopfte an eine weiße Tür mit dunklen Fingerabdrücken über dem Knauf. Sunderland. Der Name stand in alten englischen Lettern auf einer ordentlich mit Messingheftzwecken befestigten Karte. Er drückte auf den weißen Knopf im Türrahmen. Wer ist da? Ich möchte zu Miss Prynne. Oh, ich weiß nicht, ob sie schon auf ist. Das hat sie aber gesagt. Entschuldigen Sie, aber... Aber ich dachte, Sie wären der Mann, der die Miete kassiert. Der kommt nämlich manchmal sonntags, um uns zu überlisten. Würden Sie bitte eine Sekunde warten, damit ich in mein Zimmer verschwinden kann? Dann können Sie reinkommen. Setzen Sie sich im Flur, ich werde Ruth Bescheid sagen. Der Flur war sehr dunkel und roch nach Schlaf, Zahnpasta und Massageöl. Auf den zerwühlten Laken einer Pritsche in der Ecke war noch der Abdruck eines Körpers. Am Hirschgeweih der Garderobe hingen Strohhüte, seidene Abendstolen und ein paar Herrenmäntel in einem bunten Durcheinander. Juhu, Jimmy! Aber du darfst weder mich noch das Zimmer ansehen. Hallo, Ruth. Du darfst mitkommen, wenn du versprichst, nicht hinzuschauen. Ihre rosigen Fersen wippten bei jedem Schritt nonchalant aus den Badepantoffeln. Ich bin ein schrecklicher Anblick und das Zimmer ist ein Schweinestall. Sie löste die Lockenwickler und kämmte die neuen mausbraunen Locken aus. Dann bin ich fertig. Das kleine graue Zimmer war vollgestopft mit Kleidern und Fotografien von Theaterleuten. Wie geht's dem Nachwuchsreporter? Prima. Ich bin für Hell's Kitchen eingeteilt. Und du? Hast du schon ein Engagement? Naja. Im Laufe der Woche könnte sich was ergeben. Oh. Aber wahrscheinlich nicht. Ach, Jimmy. Langsam bin ich verzweifelt. Ruth hatte ein blasses, erschrockenes Gesicht, einen großen Mund und bläuliche Schatten unter den Augen. Ich weiß, ich hätte viel früher aufstehen und mich fertig machen sollen. Aber ich hab's einfach nicht geschafft. Es ist so entmutigend aufzustehen, wenn man kein Engagement hat. Manchmal denke ich, ich lege mich ins Bett und bleibe bis zum Ende der Welt liegen. Oh, arme alte Ruth. Komm mir bloß nicht mit arme alte, du Mistkerl. Sie warf einen Puderquast nach ihm, der die Krawatte und das Revers seines blauen Anzugs weiß bestäubte. Wie nett von dir. Und das, wo ich mir solche Mühe gegeben habe, einigermaßen respektabel auszusehen. Du bist so komisch, Jimmy. Apropos komisch, wer war die Frau, die mir aufgemacht hat? Durch die Wände hier kann man alles hören. Das war Cassie. Cassandra Wilkins. War mal bei den Morgendancers. Aber wir sollten uns nicht über sie lustig machen. Sie ist nämlich sehr nett. Ich mag sie gern. Ich bin furchtbar hungrig. Ich bin den ganzen Weg gelaufen. Wie spät ist es? Nach eins. Oh, Jimmy. Ich habe einfach kein Zeitgefühl. Hab ich ganz vergessen zu erzählen. Ich war gestern bei Al Harrison. Es war einfach grauenhaft. Wenn ich es nicht rechtzeitig zum Telefon geschafft und gedroht hätte, die Polizei zu rufen... Sieh mal die Frau da gegenüber. Was? Die sieht aus wie ein Lama. Ach, die. Wegen der muss ich die Jalousien immer unten lassen. Warum? Ach, dafür bist du noch viel zu jung. Du wärst schockiert, Jimmy. Du wärst schockiert. Ruth Prynne beugte sich zum Spiegel und schminkte sich die Lippen. Ich bin von so vielen Dingen schockiert, dass es wohl keinen großen Unterschied machen würde. Aber komm jetzt. Lass uns hier verschwinden. Draußen scheint die Sonne und die Leute kommen aus der Kirche und gehen nach Hause, wo sie zu viel essen und zwischen Gummibäumen sitzen und die Sonntagszeitung werden. Jimmy, du bist im Schreien. Nur eine Minute noch. Eine junge Frau mit kurzem schwarzen Haar und gelbem Pullover faltete im Flur die Decken und Laken auf der Pritsche zusammen. Zunächst erkannte Jimmy vor lauter bernsteinfarbenem Puder und Rouge nicht das Gesicht der Frau, die er durch den Türspalt gesehen hatte. Hallo Cassie. Ruth. Das ist, Entschuldigung, Miss Wilkins. Das ist Mr. Hirth. Oh, Mr. Hirth, ich freue mich so, Sie endlich kennenzulernen. Ruth redet dauernd von Ihnen. Die Tür auf der anderen Seite des Flurs wurde geöffnet und Jimmy sah in das blasse Gesicht eines Mannes mit einer Hakennase. Cassandra, wie lautet die Prophezeiung des Tages? Ach, Jojo, nichts Neues. Außer einem Telegramm von Mrs. Fitzsimmons Green. Sie will, dass ich morgen nach Scarsdale komme, damit wir uns über das Greenery Theater unterhalten können. Oh, das ist der... Entschuldigung, das ist Mr. Hirth. Mr. Oglethorpe? Der rothaarige Mann hob eine Augenbraue, senkte die andere und reichte Jimmy eine schlaffe Hand. Doch nicht einer der Hirths aus Georgia. In Atlanta gibt es eine alteingesessene Familie Hirth. Nein. Nein. Ich glaube nicht. Schade. Josiah Hirth und ich waren mal dicke Freunde. Jetzt ist er Präsident der First National Bank und tonangebendes Mitglied der Gesellschaft von Scranton, Pennsylvania. Und ich bin bloß Ein Gaukler, zerlumpt und gepflegt. Mr. Oglethorpe und ich wollen das Hohelied Lied des Salomo aufführen. Ja. Oh. Er liest den Text und ich interpretiere ihn tanzend. Sie müssen mal kommen und bei den Proben zusehen. Dein Schoß ist wie ein runder Becher, dem nimmer Getränk mangelt. Dein Leib ist wie ein Weizenhaufen umsteckt mit Lilien. Ach, fang nicht wieder damit an. Psst, die arme Elaine. Sie will schlafen. Hat mich sehr gefreut, Mr. Hirf. Ganz meinerseits. Die arme Elaine. Ja, meine Liebe. Stumm und verlegen stand Jimmy neben Cassie in dem düsteren Flur. Von irgendwoher kam ein Geruch von Kaffee und Toast. Ruth trat hinter ihnen aus dem Zimmer. Okay, Jimmy. Ich bin soweit. Oh, hoffentlich habe ich nichts vergessen. Und wenn, wäre es mir egal. Ich habe einen Mordshunger. Es ist schon 2. Bis später, Cassie. Okay, Ruth. Ich rufe dich so gegen 6 an. Oh Gott, Ruth. Die Bude geht mir auf die Nerven. Jetzt fang nicht an zu meckern, nur weil du Hunger hast. Aber sag mal, was ist dieser Mr. Oglethorpe eigentlich für eine Figur? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Hat der alte Ogel sein Lager verlassen? Hat er dir erzählt, dass er der Hauptlinie der Oglethorpes aus Georgia entstammt? Und die hübsche Rothaarige ist seine Frau? Elaine Thatcher Oglethorpe hat höchstens rötliches Haar. Und so furchtbar hübsch ist sie auch nicht. Sie ist noch ganz jung und schon hochnäsig wie nur was. Alles nur, weil sie mit Peach Blossoms einen kleinen Erfolg gehabt hat. Ja, mal, dass sie so einen Mann hat. Ogle hat ungeheuer viel für sie getan. Ohne ihn wäre sie noch immer in der Tanztruppe. Das Schöne und das Biest. Sieh dich vor, dass er nicht ein Auge auf dich wirft, Jimmy. Warum? Ein Hochbahnzug ließ das durchkreuzte Sonnenlicht über ihn erbeben. Jimmy sah, dass Ruth Mund Worte formte. Pass auf! Wir gehen jetzt zum Frittagessen ins Campus und dann machen wir einen Spaziergang an den Palisades. Jimmy, du Spinner! Was meinst du denn mit Frittagessen? Du kriegst Frühstück und ich Mittagessen. Zum Schreien! Und was ist mit Cassie, dieser geheimnisvollen Cassandra? Du darfst nicht über sie lachen. Sie ist ein Schatz. Wenn sie nur nicht diesen grässlichen weißen Zwergpudel hätte. Sie lässt ihn immer in ihrem Zimmer und geht nie mit ihm raus und darum stinkt entsetzlich. Sie hat das kleine Zimmer neben meinem. Und sie hat einen festen Freund. Der ist noch schlimmer als der Pudel. Sie sind verlobt und er leiht sich immer Geld von ihr, bis sie keins mehr hat. Aber erzähl das bloß gar nicht. Die Restauranttür sperrte das Donnern von Stahlrädern auf Stahlschienen aus. Der Saal war voller schräg einfallender, von Rauchschwaden durchzogener Sonnenstrahlen, Papiergirlanden und Schildern. Findest du es unpassend, wenn ich zum Frühstück Muscheln esse? Aber erstmal brauche ich Kaffee. Kaffee, Kaffee! Ich nehme ein kleines Steak mit gebratenen Zwiebeln. Nicht, wenn du vorhast, den Nachmittag mit mir zu verbringen, Mr. Hirf. Na gut, Ruth. Ich opfere dir meine Zwiebeln. Aber das heißt natürlich nicht, dass du mich küssen darfst. Was denn? An den Palisades? Straßen, Geschäfte, Menschen in Sonntagskleidern, Strohhüte, Markisen, Straßenbahnen, Taxis zerbrachen und zersplitterten in der schwerlastenden Hitze, ritzten sie mit scharfem, schneidendem Funkeln, als ginge sie durch Haufen von Metallspänen. Sie tastete sich unaufhörlich durch ein Gewirr aus schmutzigem, scharfkantigen, spröden Lärm. Am Lincoln Square ritt eine junge Frau auf einem Schimmel langsam durch den Verkehr. Kastanienbraunes Haar hing in gleichmäßigen, künstlichen Wellen über den kalkweißen Rumpf des Pferdes und die brokatgesäumte Satteldecke, auf der in grünen, blutrot abgesetzten Lettern Dendering stand. Die Frau trug einen flachen, breitkrempigen grünen Strohhut mit roten Federn. Mit einer weiß behandschuhten Hand hielt sie lässig die Zügel, in der anderen wippte eine Reitpeitsche mit goldenem Knauf. Ellen Thatcher Oglethorpe sah sie vorbeireiten. Dann erblickte sie einen schmalen Streifen grün und ging durch eine Querstraße zum Park. Durch die kleinen Löcher in der Krempe ihres Strohhuts tropfte Sonnenlicht auf ihr Gesicht. Sie ging mit raschen Schritten, zu kurzen Schritten, denn der Rock war eng. Das Sonnenlicht auf der dünnen chinesischen Seide fühlte sich an wie eine Hand, die ihr sacht über den Rücken strich. Es roch nach sonnenwarmem, zertrampeltem Gras. Alle Bänke im Schatten sind besetzt. Als sie die geschwungene Autostraße überquerte, sanken ihre spitzen Absätze im Asphalt ein. Zwei Matrosen räkelten sich auf einer Bank in der Sonne. Ellen konnte ihre ozeangierigen, klebrigen Blicke an Nacken, Beinen und Fesseln spüren. Darum bemühte sie sich, die Hüften nicht so sehr schwingen zu lassen. Wenn du, mein Lieb, und ich uns trennen müssen, dann will zum letzten Male ich dich küssen. When thou and I, my love, shall come to part, then shall I press an ineffable last kiss upon your lips and go, heart that art, bliss this miss. When thou and I, my love, shall come to part. Sie betrat die Halle des Brevoort. George Baldwin saß mit dem Rücken zur Tür und ließ das Schloss seiner Aktentasche auf- und zuschnappen. Elaine, ach, das wurde aber auch Zeit. Es gibt nicht viele, auf die ich eine Dreiviertelstunde warten würde. Nicht schimpfen, George. Ich habe mich so gut amüsiert. So gut wie schon seit Jahren nicht mehr. Ich hatte den ganzen Tag für mich und bin von der 105. bis zur 59. durch den Park gegangen. Ja, dann bist du bestimmt müde. Hm? Sein schmales Gesicht mit den hellen Augen, gefangen in einem Netz aus winzigen Falten, schob sich auf das ihre zu, wie der Bug eines Dampfschiffs. Und du warst wahrscheinlich den ganzen Tag im Büro, George. Ja, ich habe mir noch ein paar Fälle angesehen. Ich kann mich nicht mal bei Routinearbeiten darauf verlassen, dass sie gründlich ausgeführt werden. Darum muss ich mich eben selbst darum kümmern. Möchtest du etwas Gebäck zum Tee? Ich glaube, ich nehme nur etwas Zitrone. Ringsumher klirrten Gläser. Im blauen Zigarettenrauch erschienen Gesichter, Hüte, Bärte. Grünlich verdoppelt in den Spiegel. Wie geht's dem berühmten Jojo? George sagte etwas und versuchte, ihren Blick einzufangen. Lass uns nicht von ihm reden. Je weniger man von ihm redet, desto besser. Hm? George, ich werde nicht zulassen, dass du spöttische Bemerkungen über Jojo machst. Na. Immerhin ist er mein Mann, bis der Richter uns scheidet. Nein, nein. Ich werde nicht zulassen, dass du lachst. Du bist sowieso viel zu schlicht und grob gestrickt, um ihn zu verstehen. Ja, Jojo ist ein sehr komplizierter und eigentlich tragischer Mensch. Oh, Himmels Willen, lass uns nicht über Ehepaare reden. Das Entscheidende, Elaine, ist doch, dass du und ich hier zusammensitzen, ohne dass uns irgendeiner stört. Wann treffen wir uns wieder? Hm? Ich meine, wirklich treffen. Wirklich. Allzu wirklich sollten wir es vielleicht nicht werden lassen, George. Aber ich muss dir so viel sagen. Ich will dich so viel fragen. Sagst du das auch, wenn ein armer Sünder auf der Anklagebank sitzt? Ich dachte immer, da heißt es eher, wo waren Sie in der Nacht des 31. Februar? Nein, Elaine, es ist mir todernst. Das ist das, was du nicht verstehen kannst oder willst. Entschuldigen Sie bitte. Ein junger Mann stand leicht schwankend an ihrem Tisch und sah zu ihnen herab. George blickte ihn an, ohne zu lächeln. Ach. Hallo Stan, wo zum Teufel kommen Sie denn auf einmal her? Ich weiß, es ist schrecklich unhöflich, Mr. Baldwin, aber dürfte ich mich einen Augenblick zu Ihnen setzen? Da drüben ist jemand, dem ich auf keinen Fall begegnen möchte. Mrs. Oglethorpe, das ist Stanwood Emery, der Sohn des Seniorpartners unserer Kanzlei. Ah. Wie wunderbar, Sie kennenzulernen, Mrs. Oglethorpe. Ich habe Sie gestern Abend gesehen. Aber Sie haben mich natürlich nicht gesehen. Sie waren in der Vorstellung. Sie waren so großartig, dass ich beinahe auf die Bühne gesprungen wäre. Stan Emery hatte ein gebräuntes Gesicht, besorgt blickende Augen und einen großen Mund, der ständig in Bewegung war. Sein welliges, braunes Haar stand in alle Richtungen ab. Ich habe vorhin die Dandarin-Frau gesehen und war enorm beeindruckt. Genauso stelle ich mir eine edle Dame auf weißem Ross vor. Finger, Glöckchen im Haar und Triebscherze, wo immer sie war. Heißt das nicht Macht der Musik? Ich sage aber immer Triebscherze. Was macht das College? Ich glaube, es steht noch. Hoffentlich brennt es ab, bevor ich wieder hin muss. So, ich bitte um Entschuldigung, Mr. Baldwin. Als er sich zu Ellen gewandt, verbeugte, roch sie seine raue Whiskyfahne. Bitte verzeihen Sie, Mrs. Oglethorpe. Ganz automatisch streckte sie ihre Hand aus. Eine schmale, trockene Hand ergriff sie und schüttelte sie fest. Mit großen, leicht schlingernden Schritten ging Stan davon und rempelte dabei einen Ober an. ich werde aus diesem grässlichen Bengel nie schlau. Dem armen alten Emery bricht es das Herz. Oh, ja, er ist blitzgescheit und hat jede Menge Persönlichkeiten und so weiter. Aber das Einzige, was er tut, ist trinken und Ärger machen. Ich würde sagen, ihr müsst mal lernen, was Arbeiten heißt und ein Gefühl für Werte bekommen. Die meisten dieser College-Bübchen haben einfach zu viel Geld. Oh, da ist Jojo. Hallo, Jojo. Mit gepudertem Gesicht, den Mund über dem Stehkragen zu einem sparsamen Lächeln verzogen, kam John Oglethorpe zwischen den vollbesetzten Tischen hindurch auf sie zu. Meine Liebe, welche Freude und Überraschung. Ihr kennt euch, oder? Das ist Mr. Baldwin. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich bei einem Tete-a-Tete störe. Aber gar nicht. Setz dich. Lass uns einen Highball trinken. Ich wollte dich ohnehin unbedingt sprechen. Jojo, wenn du heute Abend nichts anderes vorhast, könntest du für ein paar Minuten vorbeischauen? Ich würde gern wissen, wie dir meine Auffassung von der Rolle gefällt. Aber natürlich, meine Liebe. Mit dem allergrößten Vergnügen. Ober! 3 Scotch Highballs, aber schnell bitte. Vertrauen, Mr. Baldwin. Ein Vertrauen, wie es etwa zwischen Eheleuten herrscht, ist etwas Wunderschönes. Raum und Zeit können ihm nichts anhaben. Würde einer von uns beiden für 1000 Jahre nach China gehen, so würde sich an unserer Liebe und Zuneigung nicht das kleinste bisschen ändern. Du musst wissen, George, Jojo hat in seiner Jugend eindeutig zu viel Shakespeare gelesen. Aber ich muss jetzt gehen, sonst werde ich wieder ausgeschimpft. So viel zum Thema Lohnsklaverei. Erzähl ihm mal von dieser neuen Schauspielergewerkschaft. Lass mich dich zum Theater fahren. Ich lasse mich nie von irgendjemandem irgendwohin fahren. Und Jojo, du musst nüchtern bleiben, wenn du mich nachher spielen sehen willst. Gerne, meine Liebe. Unter weißen und rosaroten Wolken lag die Fifth Avenue da. Durchweht von einer launischen Brise, die nach dem süßlichen Geschwätz und der Schwere von Tabakrauch und Cocktails erfrischend wirkte. Ellen schüttelte lächelnd den Kopf, als der Portier ihr ein Taxi heranwinken wollte. Doch dann blickte sie plötzlich in zwei besorgte Augen, die sie unter einer gebräunten, hochgewölbten Stirn ernst anschauten. Ich habe auf Sie gewartet. Kann ich Sie irgendwo hinfahren? Mein Ford steht um die Ecke. Bitte. Aber ich muss nur zum Theater, Mr. Emery. Ich habe gleich Probe. Sehr gut. Dann bringe ich Sie hin. Na gut. Aber damit nehme ich Sie wirklich über Gebühr in Anspruch. Das macht gar nichts. Gleich hier. Bitte. Danke. Es war sehr unhöflich von mir, mich so aufzudrängen, nicht? Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls habe ich Sie kennengelernt. Der Wagen heißt übrigens Dingo, aber auch das ist eine andere Geschichte. Es ist schön, jemanden kennenzulernen, der so jung und zugleich so menschlich ist. Solche Menschen gibt es in New York gar nicht mehr. Ach, ich bin viel zu jung. Wir werden wahrscheinlich verhaftet. Der Auspuff ist lose und fällt demnächst ab. An der 34th Street überholten sie eine junge Frau, die auf einem Schimmel langsam durch den Verkehr ritt. Kastanienbraunes Haar hing in gleichmäßigen künstlichen Wellen über den kalkweißen Rumpf des Pferdes und die brokatgesäumte Satteldecke, auf der in grünen, blutrot abgesetzten Lettern Dendering stand. Ringe am Finger, Glöckchen im Haar, und wo sie ging, keine Schuppe mehr war. Ringe am Finger, Glöckchen im Haar, und wo sie ging, keine Schuppe mehr war. Die Sonne strömte unter den heruntergezogenen Rollos hindurch in George Baldwins Büro und schnitt aus der von Zigarrenrauch geschwängerten Luft eine schräge, wie moirierte Seide leuchtende Schicht. Ganz vorsichtig. In dieser Sache müssen wir ganz vorsichtig vorgehen, Gus. Stadtrat Gus McNeil, Stirnacken, gerötetes Gesicht, schwere Uhrenkette an der Weste, saß im Sessel, nickte stumm und zog an seiner Zigarre. Ein rein parteipolitisches Manöver von Richter Conner wäre. Du sagst es. Hör zu, George. Ich lege diese ganze verdammte Angelegenheit in deine Hände. Du hast diese Dockarbeiter-Sache damals für mich in Ordnung gebracht. Und was wir auch das hier in Ordnung bringen. Aber Gus, deine Position in dieser ganzen Sache war immer absolut im Rahmen des Legalen. Wenn es nicht so wäre, könnte ich den Fall unter keinen Umständen übernehmen. Nicht mal für einen alten Freund wie dich. Du kennst mich, George. Ich habe noch nie jemanden im Stich gelassen. Und ich erwarte, dass auch mich keiner im Stich lässt. Er erhob sich schwerfällig, hinkte im Büro auf und ab und stützte sich dabei auf einen Stock mit Goldknauf. Connor ist ein Mistkerl. Und ehrlich, Man sollte es nicht glauben, aber bevor er in die Politik gegangen ist, war er ein anständiger Mensch. Meine Position wird sein, dass deine Haltung in der ganzen Sache vorsätzlich missverstanden worden ist. Connor hat sein Richteramt zu politischen Zwecken missbraucht. Gott, ich wollte, wir könnten ihn erledigen. Ich dachte, er wäre einer von uns. Das sollte dir keine schlaflosen Nächte bereiten. Ich hätte ein besseres Gefühl, wenn diese Interboro-Aktien nicht wären. Was für Aktien? Wer hat irgendwelche Aktien gesehen? Und noch was, Gas. Halt um Himmels Willen den Mund. Wenn irgendein Reporter oder sonst wer dich irgendwas fragt, erzähl ihm was von deinem Urlaub auf den Bermudas. Hm. Wenn es sein muss, können wir genug Publicity organisieren. Aber im Augenblick wollen wir die Zeitung raushalten. Sonst hast du all diese Reformpolitiker am Hals. Aber das sind lauter Freunde von dir. Das könntest du doch regeln. Ich bin Anwalt, Gas. Kein Politiker. Ich misch mich in diese Dinge nicht ein. Es interessiert mich nicht. Die Sonne ist nach Jersey gewandert. Die Sonne steht hinter Hoboken. Schreibmaschinendeckel rasten klickend ein. Rollschreibtische werden geschlossen. Aufzüge fahren leer hinauf und vollbesetzt hinunter. Downtown ist Ebbe. Die Flut ist in Flatbush. Woodlawn, Dickman Street, Sheepshead Bay, New Lords Avenue, Canarsie. Rosarotes, grünes, graues Zeitungspapier. Sämtliche Börsenkurse, Finale in Havre de Grasse. Sämtliche Börsenkurse, Finale in Havre de Grasse. Die Zeilen wimmeln zwischen schlaffen, ladenmüden, büromüden Gesichtern, wunden Fingerspitzen, schmerzenden Füßen. Rabiate Männer drängen sich in die Expresszüge der U-Bahn. Downtown ist Ebbe. Die Flut ist in der Bronx. Die Sonne ist in Jersey untergegangen. Im Restaurant hing eine fröhliche Geruchsmischung in der Luft. Bratkartoffeln und Cocktails und Zigarren. Das Lokal war warm und voller Gespräche und schwitzender Gesichter. Du brauchst die Augen nicht so romantisch zu verdrehen, wenn du dich nach Ruth erkundigst, Stan. Wir sind nur sehr gute Freunde. Ich wollte gar nichts andeuten, ehrlich. Aber es tut mir trotzdem leid, das zu hören. Ich finde es furchtbar. Ja, für Ruth gibt es nichts als die Schauspielerei. Sie ist so versessen auf Erfolg, dass sie alles andere ausbleibt. Warum will alle Welt immer zu Erfolg haben? Ich möchte mal jemanden kennenlernen, der scheitern will. Nur im Scheitern ist Erhabenheit. Dagegen ist nichts zu sagen, wenn man ein komfortables Einkommen hat. Das ist alles Quatsch. Donnerwetter, das ist ein Cocktail. Huffy, ich glaube, du bist der einzige vernünftige Mensch in dieser Stadt. Du hast keinen Ehrgeiz. Hm? Wie willst du das wissen? Was kannst du mit dem Erfolg machen, wenn du ihn dann hast? Du kannst ihn nicht essen oder trinken. Hm? Ich verstehe natürlich, dass Leute, die nicht genug Geld haben, um satt zu werden, sich anstrengen, nur mehr Geld zu bekommen, aber Erfolg? Das Problem ist, dass ich mich nicht entscheiden kann, was ich am liebsten will. Und darum bewege ich mich immer im Kreis, immer hilflos im Kreis. Und nee, das ist so verdammt entmutigend. Aber das hat Gott so beschlossen. Und das weißt du schon die ganze Zeit. Du willst es dir nur nicht eingestehen. Ich glaube, am liebsten würde ich diese Stadt hinter mir lassen und vorher eine Bombe unter den Times-Building zünden. Warum tust du es dann nicht? Du setzt einfach einen Fuß vor den anderen. Dazu müsste ich wissen, wohin ich will. Das ist so ziemlich das Unwichtigste. Und dann wäre da die Frage des Geldes. Ach, an Geld zu kommen ist das Einfachste von der Welt. Für den ältesten Sohn von Emery und Emery. Also hör, es ist unfair, mir die Untaten meines Vaters vorzuwerfen. Du weißt, dass ich das Zeug genauso hasse wie du. Aber dir mache ich ja gar keinen Vorwurf, Stan. Du hast nur verdammt Glück gehabt, das ist alles. Ich habe natürlich auch Glück gehabt. Verdammt viel mehr Glück als die meisten. Mit dem Geld meiner Mutter habe ich gelebt, bis ich 22 war. Und ich habe immer noch ein paar hundert Dollar für die berühmten schlechten Zeiten. Und wenn ich gefeuert werde, besorgt mir mein Onkel, der alte Halunke, einen neuen Job. Bäh! Bäh! Schwarzes Schaf! Bäh! Bäh! Ich glaube, im Grunde habe ich Angst vor meinen Onkel und Tanten. Oh, du solltest meinen Cousin James Merrivale sehen. Mhm. Er hat Zeit seines Lebens immer getan, was man ihm gesagt hat. Und blüht und gedeiht wie ein Lorbeerbusch. Die perfekte, kluge Jungfrau. Und du bist offensichtlich eine von den Törichten. Der narkotisierende Duft des Absinth wuchs wie der Rosenbusch eines Zauberers aus Jimmys Glas, als er davon nippte. Ich muss sagen, dieser Cocktail hat ziemlich in sich. Also, Ich brauche jetzt einen Whisky Soda, damit die Cocktails sich mal setzen können. Ich werde dir zusehen. Schließlich bin ich berufstätig. Ich muss imstande sein, die geeigneten von den ungeeigneten Nachrichten zu unterscheiden. Du brauchst nicht so glauben, dass du heute Nachmittag irgendwas anderes tun wirst, als zu trinken. Außerdem will ich dir jemanden vorstellen. Murphy, weißt du, was der Gouverneur von North Carolina zum Gouverneur von South Carolina gesagt hat? Nein. Es dauert ganz schön lang von einem Drink zum anderen. Stan und Jimmy stürmten in das Café vom Hotel Lafayette. Ellie, die schwarzen Schafe sind wieder da. Plötzlich erstarrte sein Gesicht. Ellen gegenüber saß ihr Mann und zog die eine Augenbraue sehr hoch, während die andere beinahe die Wimpern berührte. Zwischen ihnen stand unverschämt ein Teekännchen. Hallo Stan, setz dich doch. Ist das nicht nett, Jojo? Naja. Ellie, das ist Mr. Herf. Oh, es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich habe in meiner Zeit bei Mrs. Sunderland so viel von Ihnen gehört. Nun, wie geht es Ihnen, Mr. Herf? Erinnern Sie sich nicht mal an unsere erste Begegnung? Doch, selbstverständlich. Apropos, wie geht's euch denn da oben, Jojo? Oh, ganz famos, danke. Cassandras Bo hat sie verlassen. Und die Costello hat einen entsetzlichen Skandal gemacht. Neulich ist sie nachts offenbar voll wie eine Strandtaube zu nach Hause gekommen und hat versucht, den Taxifahrer in ihr Zimmer zu zerren. Und der arme Mann hat sich gewehrt und wollte nur sein Geld haben. Ich geh mal und in die frische Luft. Stan erhob sich steif und ging hinaus. Die drei übrig gebliebenen saßen einen Moment schweigend da. Hat Ruth denn inzwischen ein Engagement, Mr. Herf? Nein. So ein Pech. Ja, es ist ein Jammer. Ich weiß, dass sie schauspielen kann. Das Problem ist, dass sie zu viel Sinn für Humor hat, um Intendanten und dem Publikum schön zu tun. Ja, die Bühne ist ein einziger übler Sumpf. Habe ich recht, Jojo? Der allerübelste. Meine Liebe. Jimmy konnte den Blick nicht von ihr wenden. Ihre kleinen, rechteckigen Hände. Der golden schimmernde Hals. Das kupferrote Haar. Das hellblau ihres Kleides. Tja, meine Liebe. Ich bleibe noch ein wenig, Jojo. Wie du meinst. Ja, dann. Jimmy stand ebenfalls auf. Mr. Herf, würden Sie mir noch eine Viertelstunde Gesellschaft leisten? Ich muss um 6 weiter und habe vergessen, ein Buch mitzunehmen. Und in diesen Schuhen kann ich unmöglich spazieren gehen. Jimmy starrte auf die kleinen Lacklederdreiecke, die unter Ellens rosaroten Ledergamaschen hervorsahen. Mit dem größten Vergnügen. Wollen wir etwas trinken? Ich habe noch meinen Tee. Aber Sie könnten doch einen Gin Fizz bestellen. Ich sehe es sehr gern zu, wenn jemand einen Gin Fizz trinkt. Dann stelle ich mir vor, dass ich irgendwo in den Tropen in einem Jujubehain sitze und auf das Boot warte, das uns einen lachhaft melodramatischen, von Fieberbäumen gesäumten Fluss hinaufbringen wird. Ober, ein Gin Fizz. Unter einer Glühbirne, die nur die Ecke eines großen, kahlen Zimmers beleuchtete, saß Jimmy Herf auf einem grünen Sofa und las. Er war in Jean-Christophe bei Oliviers Tod angelangt und folgte der Handlung mit zugeschnürter Kehle. Europa ist ein grüner Park voll Musik und roter Fahnen und Maschinen. Hallo, hallo! Jimmy erhob sich. Sein Blick war trüb. Hallo, Stan. Seine Augen brannten vom Lesen. Oh. Wo zum Teufel kommst du denn her? Murphy! Ich bin stramm. Das ist nichts Neues. Ich gebe dir nur einen Wetterbericht. Vielleicht kannst du mir sagen, warum niemand in diesem Land irgendetwas tut. Niemand komponiert Musik. Niemand zettelt eine Revolution an. Niemand verliebt sich. Sich betrinken und schmutzige Geschichten erzählen. Das Einzige, was die Leute hier tun, ich finde das einfach widerwärtig. Hört. Aber mich kannst du nicht damit meinen. Ich werde aufhören mit dem Trinken. Es ist so eintönig. Hör mal, Murphy, ich möchte dich um Gefallen bitten. Darf ich? Natürlich, warum geht's? Ich dürfte dich heute Abend dein Hinterzimmer benutzen. Dieses Zimmer hier. Na klar. Ich meine, nicht allein. Tu dir keinen Zwang an. Ja? Du kannst die komplette Tanztruppe des Wintergarten hier reinschmuggeln. Niemand wird es merken. Und wenn man die Feuertreppe runtergeht, kommt man zur Seitengasse. Ich werde zu Bett gehen und meine Tür zumachen. Dann habt ihr dieses Zimmer und das Bad ganz für euch. Es ist eine furchtbare Zumutung, aber Ein gewisser Ehemann hat Verdacht geschöpft und wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Ja, verstehe, verstehe. Und keine Sorge wegen morgen. Ich schleiche früh aus dem Haus, dann seid ihr allein. Ja, ich muss jetzt los. Bis dann. Jimmy nahm sein Buch, ging in sein Zimmer und zog sich aus. 11:45. Die Nacht war schwül. Er lag da und starrte mit brennenden Augen an die Zimmerdecke. Sein Körper gloste in spröder, bebender Qual. Die Luft, die durch das Fenster hereinstrich, brachte den säuerlichen Geruch von Abfall mit. Den Geruch von verbranntem Benzin, Verkehr und Straßenstaub. Die geballte Stickigkeit winziger Zimmer, in denen sich Männer und Frauen einsam hin und her warfen, gefoltert von Nacht und Frühsommer. Ich will ihn nicht sehen. Eine eindringlich flüsternde Frauenstimme weckte ihn. Um Gottes Willen, Sie müssen mit Elaine Oglethorpe stand in ein Laken gehüllt im Zimmer. Was in aller Welt? Solange Jojo in diesem Zustand ist, will ich nicht mit ihm sprechen. Schlampe! Was? Jimmy, seien Sie ein Engel und reden Sie mit ihm. Schlampe! Schlaftrunken ging Jimmy in das hintere Zimmer. Machen Sie, dass er weggeht. Schlampe! Das Licht brannte. Stan hatte wie ein Indianer eine grau- und rosarot gestreifte Decke um sich gewickelt und hockte in der Mitte der beiden Sofas, die zu einem riesigen Bett zusammengeschoben worden waren. Komm her, komm her! Er starrte gleichmütig John Oglethorpe an, der sich durch den oberen Teil des Schiebefensters beugte, mit den Armen fuchtelte und lauthals zeterte wie eine Figur im Kasperletheater. Plötzlich hielt John inne und starrte Jimmy aus großen glasigen Augen an. Da ist also der Nachwuchsjournalist, der Sensationsreporter, und macht ein Gesicht, als könnte er kein Wässerchen trüben. Wissen Sie, was ich von Ihnen halte? Wollen Sie wissen, was ich über Sie denke? Oh ja. Ruth hat mir natürlich von Ihnen erzählt. Ich weiß, dass Sie glauben, Sie sind was ganz Besonderes. Und Sie stehen über den Dingen. Wie ist das Leben als Zeitungshure denn so? Wie gefällt's Ihnen in der Gosse? Mr. Ogle... Revolverjournalismus, das ist es doch. Sie denken, als Schauspieler, als Künstler, würde ich nichts von diesen Dingen verstehen. Das Schauspielen, mein Herr, ist ein ehrbarer, anständiger, bescheidener, einem Gentleman angemessener Beruf. Ich verstehe nicht ganz, was Sie von mir erwarten. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Mr. Oglethorpe, Sie sollten nach Hause gehen. Ja, ja, ja, ich werde gehen. Ich werde dahin gehen, wo es keine Schlampen gibt. Weder weibliche noch männliche. Ich werde hinausgehen in die große ja, Nacht. Ja, glaubst du, er schafft's nach Hause, Jimmy? Mein Blut komme über dich. Über dein Haupt, Ellen! Hinaus in die Nacht, wo mich niemand verlacht und verhöhnt! Gute Nacht! Glaub nicht, ich sehe dich nicht! Gute Nacht! Jimmy trat ans Fenster und sah an der Feuertreppe vorbei hinunter zur Gasse. Oglethorpe ist verschwunden. Verdammtes Affentheater. Ohne Stan anzusehen, ging er zurück in sein Zimmer. In der Tür schlüpfte Ellen seidig an ihm vorbei. Jimmy, es tut mir schrecklich leid. Er schlug die Tür zu und drehte den Schlüssel um. Seine Hände waren kalt und zitterten. Er deckte sich zu und lauschte dem gleichmäßigen Rauschen des Regens und dem Zischen einer überlaufenden Dachrinne. Hin und wieder wehte eine Böe ihm ein paar winzige, kühlende Tröpfchen ins Gesicht. Noch immer war der herbe Zedernölduft ihres schweren, lockigen Haars zu spüren, die Seidigkeit ihres Körpers, wo sie sich, in das Laken gehüllt, zusammengekauert hatte. Hallo, Gus. George. In der roten Eingangshalle roch es nach Hummer, gedämpften Muscheln und Cocktails. Elaine, darf ich dir Mr. und Mrs. McNeil vorstellen? Sehr erfreut. Sehr nett, Mr. Baldwin. Das ist Mrs. Oglethorpe. Guten Abend. Ellen schüttelte die große Hand eines stiernackigen Mannes mit kleiner Nase und die kleine, akkurat behandschuhte Hand seiner Frau. Gus, bevor wir gehen später, muss ich noch mit dir sprechen, ja? Gerne. Sie folgten den Frackschößen des Oberkellners, der sie am Rand der Tanzfläche entlang zu einem Tisch an der Wand führte. Baldwin legte Ellens Umhang über die Stuhllehne. Elaine, oh, du bist die hinreißendste Frau. Ach, es ist so schrecklich. Ich verstehe nicht, wie das möglich ist. Was denn? Dieser Krieg. Ich kann an nichts anderes mehr denken. No, ich schon. Everybody's doing it, doing it, doing it. Everybody's... Für diese Leute, die ich dir eben vorgestellt habe. Ja, war das der McNeil, der jetzt andauernd in der Zeitung steht? Mhm. Irgendwas mit einem Bauarbeiterstreik und Aktien der Verkehrsgesellschaft? Ja, das ist alles nur Politik. Wette, der arme alte Gast ist ganz froh über den Krieg. Der wird diese Aktiensache wenigstens aus den Schlagzeilen verdrängen. Ich erzähle dir gleich von ihm. Ellen sah den Paaren in leichter Sommerkleidung zu, die auf dem gewachsten Parkett der Tanzfläche in der Mitte des Saals tanzten. Sie entdeckte Tony Hunters ovales Gesicht, rosig und weiß, an einem Tisch auf der anderen Seite. Er war nicht in Oglethorpes Begleitung. Stans Freund Herve saß mit dem Rücken zu ihr. Sie sah ihn lachen, er hielt den schmalen, schwarzen Lockenkopf über dem dünnen Hals ein wenig schief. Die anderen beiden Männer kannte sie nicht. Ich will doch nur, dass du mir erlaubst, dich glücklich zu machen. Du bist eine so tapfere kleine Frau und kämpfst dich ganz allein durch. Oh, mein Gott, in dir steckt so viel Liebe, so viel Geheimnis, so viel Glanz. Ich komme mir vor wie ein Schuljunge, wie ein Idiot. Ich würde alles für dich tun, Elaine. Jetzt verstehe ich, warum du ein so guter Anwalt bist, George. Bei einem so leidenschaftlichen Plädoyer würde jede Jury in Tränen zerfließen. Und du, Elaine? Ach, George, bitte frag mich nicht. Die Mobilmachung von Armeen, die Bombardierung von Berlin. An Jimmy Herves Tisch trank man Whisky und Soda. Das kann ich mir vorstellen. Sie haben Jaurès umgebracht. Wer ist das? Ein französischer Sozialist. Diese verdammten Franzosen sind so verdammt degeneriert, dass sie nur noch Duelle austragen und mit den Frauen anderer Männer ins Bett gehen können. Ich wette, die Deutschen sind in 2 Wochen in Paris. Naja, lang kann es jedenfalls nicht dauern. Aber ich habe die größte Zuversicht, dass die Briten da irgendwie gegenhalten werden. Ich würde gerne einen Auftrag als Kriegsberichterstatter kriegen. Sag mal, Jimmy, kennst du diesen Franzosen, der hier Barkeeper ist? Kongo Jake? Klar kenne ich den. Ist der in Ordnung? Ja, ist prima. Lass uns mal mit ihm reden. Er kann mir vielleicht noch was über diese Franzosen erzählen. Jimmy folgte Bullock zur Bar. Als er durch den Saal ging, sah er Ellen. Baldwin beugte sich mit feuchten Lippen und glänzenden Augen über den Tisch zu ihr. Im Licht der Lampe ist ihr Haar ganz rot. Jimmy spürte, dass in seiner Brust etwas Glitzerndes ruckte, wie eine plötzlich gelöste Feder. Er wandte den Kopf ab, damit sie ihn nicht sah. Bullock drehte sich um und stieß ihn in die Rippen. Sag mal, Jimmy, wer zum Teufel sind eigentlich diese beiden Figuren, die da mitgekommen sind? Freunde von Ruth. Ich kenne sie nicht besonders gut. Hinter der Theke unter einem Bild der RMS Lusitania stand ein Mann mit dunklem Teint in einem weißen Jackett, das sich über einer breiten Gorillabrust spannte. Er hielt einen Cocktailshaker in den stark behaarten Händen und schüttelte ihn. Vor der Theke stand ein Ober mit einem Tablett. Grünlich-weiß schäumte der Cocktail in die Gläser. Hallo Kongo! Bonsoir, Monsieur Herve. Sabiche? Ganz gut. Ich möchte Ihnen einen Freund von mir vorstellen. Das ist Grant Bullock vom American. Freut mich. Möchten Sie und Monsieur Herve einen Drink aufs Haus? Ein Gin Fizz wird vermutlich all den schönen Whisky zunichte machen, aber ich würde trotzdem gerne einen trinken. Trinken Sie doch auch einen, Kongo. Sehr gerne. Jemand legte Jimmy die Hand auf den Arm. Jimmy? Ellie! Na du, was ist denn los? Ich bin mit einem Verrückten hier. Sie müssen mir helfen zu fliehen. Das ist Kongo, Jake. Sie sollten ihn kennenlernen, er ist ein guter Mann. Kongo, das ist un très grand artiste. Möchte die Dame vielleicht eine kleine Anisette? Ach ja, trinken Sie etwas mit uns. Nein, danke, ich gehe heim. Der Abend hat doch gerade erst angefangen. Sagen Sie, Herve, haben Sie Stan heute gesehen? Nein. Ich habe auf ihn gewartet, aber er ist nicht gekommen. Ich wollte, Sie könnten ihn davon abhalten, so viel zu trinken, ehrlich. Ich mache mir langsam Sorgen um ihn. Ich bin nicht ein Kindermädchen. Natürlich, aber Sie wissen, was ich meine. Was sagt unser Freund hier zu all dem Gerede von Krieg? Tja, ich werde nicht gehen. Ein Arbeiter hat kein Vaterland. Ich werde amerikanischer Staatsbürger. Früher war ich in der Marine. Aber in Europa sind die Menschen Sklaven, seit 1000 Jahren. Nicht wie hier. Ich habe einen Krieg erlebt. Sehr komisch. Damals war ich Barmann in Port Arthur, noch jung. Es war sehr komisch. Ich wollte, ich könnte hinfahren. Als Kriegsberichterstatter. Und ich hatte Rotkreuzschwester. Korrespondent ist sehr gut. Die saßen immer betrunken in der American Bar. Weit weg vom Schlachtfeld. Sind wir hier nicht auch recht weit weg vom Schlachtfeld? Hör? Gut. Lassen Sie uns tanzen. Gerne. Sie müssen mir verzeihen, wenn ich schlecht tanze. Wenn Sie etwas falsch machen, trete ich Sie. Sein Arm war wie aus Gips, als er ihn um sie legte. In ihm wankten hohe, aschgraue Mauern und bekamen Risse. Der Duft ihres Haares ließ ihn himmelwärts schweben wie einen Heißluftballon. Stehen Sie auf den Ballen und machen Sie Ihre Schritte im Takt der Musik. Ihre Bewegungen sollten immer in einer geraden Linie gehen. Das ist eigentlich der ganze Trick. Ihre Stimme traf ihn ins Mark, kühl wie eine winzige, scharfe, biegsame Metallsäge. Hüpfende Ellbogen, unbewegte Gesichter. Froschaugen, dicke Männer und dünne Frauen und dicke Männer umwirbelten ihn, dicht gebannt. Er war brüchiger Gips, der etwas schmerzhaft Rasselndes in seiner Brust einschloss. Und sie war eine komplizierte Maschine mit stählernen Sägezähnen und lag weißleuchtend, blauleuchtend, kupferrotleuchtend in seinem Arm. Als sie stehen blieben, spürte er die Berührung ihrer Brust, ihrer Flanke, ihres Schenkels. Mit einem Mal posierte das Blut in ihm. Er schwitzte wie ein durchgegangenes Pferd. Durch eine offene Tür strich ein Luftzug herein und verwirbelte den Tabakrauch und die rosig-stickige Luft im Restaurant. George Baldwin war kreidebleich. Seine schwarze Krawatte saß schief und die Flügel seiner schmalen Nase waren gebläht und von winzigen roten Äderchen durchzogen. Hallo, George. Elaine, ich hab dich gesucht. Ich muss mit dir sprechen. Du denkst vielleicht, ich mache Scherze, aber das tue ich nie. Entschuldigen Sie mich bitte für eine Sekunde, Herr. Also, was ist los, George? Komm, wir gehen an unseren Tisch. Auch mir war es ernst. Herr, würden Sie mir bitte ein Taxi besorgen? Nein! Jimmy biss sich auf die Lippe und ging hinaus. Du hast lange genug mit mir gespielt, hörst du? Eines Tages, da wird einer zum Revolver greifen und dich erschießen. Glaubst du vielleicht, du kannst mich an der Nase herumführen wie diese anderen armseligen Idioten? Du bist nicht besser als eine gewöhnliche Prostituierte. Ich werde mich nicht tyrannisieren lassen, George. Etwas Silbriges blitzte in Baldwins Hand. George. Gus McNeil trat hinzu und packte mit einer großen roten Hand sein Handgelenk. Gottmann, reiß dich zusammen. Baldwin taumelte zur Wand. Der Abzugsfinger seiner rechten Hand blutete. Das Taxi ist da. Gut, dann bringen Sie die Dame nach Hause. Es ist nichts passiert. Bloß eine kleine Nervenkrise. Kein Grund zur Aufregung. Der Herr ist nur ein bisschen angespannt. Überarbeitet. Sie verstehen. Vergessen Sie es einfach.